oard.de, one of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One of a Day Folge mit dieser iOS-App, der offiziellen Unsplash-App. Die technischen Daten 28,1 MB groß erfordert mindestens iOS 11.0 oder neuer, kompatibel mit iPhone oder iPad, Sprache Englisch, Preis gratis und bei 16 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,7 Sternen. Ich muss sagen, die Bewertungen sind relativ schlecht im App Store, weil irgendwie die App nicht klappen soll oder sonst was. Ich habe keine Probleme mit der App auf meinem iPad. Man startet sie und man hat Zugriff auf die ganzen Bilder, die es halt so bei Unsplash gibt. Das ist ja diese Seite, wo es die, wie ist das, die lizenzfreien Bilder oder rechtefreien Bilder, irgendwie sowas, die man wohl auch benutzen kann für Websites etc. pp., die es da wohl geben soll. Ich persönlich habe da immer schon auch auf die Website geguckt, beziehungsweise über diese eine alternative App geschaut, weil da finden sich immer schöne Bilder, um die als Wallpaper zu nutzen. Beautiful free photos. Search over 450,000 beautiful free high-res photos that you can save and use for anything. Das Speichern zum Beispiel auf, ich weiß gar nicht, wie es auf dem iPhone ist, aber auf dem iPad ist das sehr cool gemacht. Ihr öffnet das Bild, wonach ihr zum Beispiel gesucht habt, irgendwie Beach oder was auch immer. Und ihr zieht das Bild einfach, haltet es gedrückt und zieht es nach unten links und dann wird das gespeichert. Das finde ich ganz cool. Nicht, dass man irgendwie ein Menü drücken muss oder sowas. Hier Drag and Drop ist das, was ich gesagt habe. Das ist wirklich cool. Das steht in der Beschreibung, arbeitet auf dem iPhone genauso. Man kann es auch, wenn ihr Split View habt auf dem iPad, kann man auch die Bilder gleich einfach Drag and Drop machen in Keynote oder Pages rein oder so. Das gefällt mir sehr gut. Klar, wenn ihr da irgendwie Interesse habt an diesen Bildern und sei es als Wallpaper tatsächlich, dann empfehle ich euch die offizielle Unsplash-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.